Was die Sammlung für die Gläubigen betrifft, solltet ihr euch an die Anweisungen halten, die ich bereits den Gemeinden in Galatien gegeben habe. An jedem ersten Tag der Woche sollte jeder von euch einen Betrag beiseite legen, der seinen finanziellen Möglichkeiten entspricht, damit die Sammlung bei meiner Ankunft bereits abgeschlossen ist. Sobald ich bei euch eintreffe, werde ich die von euch ausgewählten Männer mit Empfehlungsschreiben nach Jerusalem schicken, damit sie eure Gaben dorthin überbringen. Falls es angemessen erscheint, dass ich die Reise selbst antrete, können diese Männer mich begleiten. Ich beabsichtige, euch zu besuchen, nachdem ich Mazedonien durchquert habe, da meine Reiseplanung diese Route vorsieht. Möglicherweise werde ich eine Zeit lang bei euch bleiben oder sogar den Winter dort verbringen, damit ihr mich anschließend auf meiner weiteren Reise unterstützen könnt. Ich möchte euch diesmal nicht nur flüchtig auf der Durchreise sehen, sondern hoffe, sofern der Herr es zulässt, einen längeren Aufenthalt bei euch zu verbringen. Bis zum Pfingstfest werde ich jedoch in Ephesus bleiben, da sich mir hier eine große Gelegenheit für eine wirkungsvolle Arbeit bietet, obwohl es auch viele Gegner gibt. Wenn Timotheus bei euch eintrifft, sorgt bitte dafür, dass er sich ohne Furcht unter euch bewegen kann, denn er widmet sich dem Werk des Herrn ebenso wie ich. Daher sollte ihn niemand geringschätzig behandeln, unterstützt ihn vielmehr bei seiner friedlichen Rückreise zu mir, da ich ihn zusammen mit den anderen Brüdern erwarte. Was unseren Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihn mehrfach ermutigt, euch gemeinsam mit den anderen Brüdern zu besuchen, doch er war dazu momentan nicht bereit, er wird jedoch kommen, sobald sich eine günstige Gelegenheit ergibt. Bleibt wachsam, steht fest in eurem Glauben, handelt mutig und seid stark. Achtet darauf, dass alles, was ihr tut, von Liebe geprägt ist. Ich habe eine Bitte an euch, Brüder, ihr wisst, dass die Familie des Stephanas die ersten Gläubigen in der Provinz Achaia waren und sich entschlossen haben, den anderen Gläubigen zu dienen. Ich fordere euch auf, euch solchen Menschen sowie allen, die engagiert mitarbeiten und sich abmühen, unterzuordnen. Ich freue mich über die Ankunft von Stephanas, Fortunatus und Achaikus, da sie mir die Unterstützung gegeben haben, die ihr mir aus der Ferne nicht zukommen lassen konntet. Sie haben sowohl meinen als auch euren Geist ermutigt, erkennt die Bedeutung solcher Männer daher gebührend an. Die Gemeinden in der Provinz Asien lassen euch grüßen, besonders Aquila und Priska senden euch zusammen mit der Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft, herzliche Grüße im Herrn. Alle Brüder hier lassen euch grüßen, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Diesen Gruß schreibe ich, Paulus, mit meiner eigenen Hand. Wer den Herrn nicht liebt, soll unter dem Fluch stehen. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen in Christus Jesus.